Gesten waren wir beide noch so glücklich und verliebt. Uns war klar, dass es nie enden kann. Heute willst du fort von mir, nur ein falsches Wort ist dran schuld. Hat es dir denn so weh getan? Frei wie wir, die so viel schon erlebt, sollten sich doch verstehen. Zwei wie wir sollten nie ohne Grund war das Leben auch mit Sorgen wunderbar. Warum denkst du daran heute nicht mehr? Morgen ist die schöne Zeit, schon Vergangenheit, schon vorbei. Weißt du nicht, wie ich schaue?